Ich habe ihn gesehen. Ich habe den Koloss gesehen. Größer als Planeten, mächtiger als Imperien, schöner als jedes bekannte Sonnensystem und hässlicher als jeder vernarbte Asteroid. Ein stählerner Gigant, zusammengedockt und verschweißt aus Millionen und Abermillionen von Schiffen, Shuttles, Gleitern, Kreuzern, Frachtern und Fregatten im mystischen Orbit der blauen Sonnen. Es ist die letzte Zuflucht der Verlorenen und sie nennen es Dafan. Dafan von Frank-Peter Hermsen. Regie Thomas Wolfert. Center Control, hier darf's gern Sektion Delta 3. Bist du wach? Klar, Delta 3. Wach und wie immer begierig, Neuigkeiten zu erfahren. Wir haben hier ein Objekt in Sektor DEC-12. Neue, bislang unbekannte Passenger-Klasse terranischer Herkunft. Äußerst schwache singuläre Lebenszeichen und ja, quatscht uns sämtliche Primärfrequenzen zu. Leg rüber. Er wurde aus Millionen erwählt als Abgesandter, von unserer Existenz zu kunden und um Hilfe zu bitten für eine zum Aussterben verdammte Lebensform. Was für ein Kitsch, Delta 3. Wie sehen die Daten aus? Objekt näherte sich vor 3 Phasen mit Sublux Passive Drive und begann vor einem halben Klick dieses Gejammer. Zeitgleich minderstarke Steuerdüsentätigkeit, gefolgt von überaus schwachen neuralen Signalen, die auf eine einzelne humanoide Lebensform hinweisen könnten. Wir haben Standardscans eingeleitet und Hinweise auf ein total veraltetes Kälteschlafsystem erhalten. Hatten wir sowas schon mal? Nö. Sonst noch was, Delta 3? Und Op-Center. Das Objekt nähert sich nicht, ich wiederhole, nicht aus Sektor Terra 01. Schwachsinn. Du hast doch gerade eine gesicherte terranische Herkunft gemeldet. Die Daten weisen auf eine Annäherung aus dem Rapon-Quadranten hin. Definitive Übereinstimmung aller Berechnungen, kein Zweifel. Center, ich bitte um Anweisungen. Dürfen wir es abknallen? Hör mal, Freundchen. Du wirst dieses Objekt mit allergrößter Sorgfalt bergen lassen. Benutze einen dieser antiquierten Terra-Traktorstrahlen und manövriere das Ding in die... Moment, in der Amon-Sektion sind Kapazitäten vorhanden. Spezifiziert Amon 4. Benachrichtige einen guten Reanimator und ordere ein Archäologenteam an das betreffende Dock. Halt uns auf dem Laufenden, klar? Geht klar, Center. Wo bin ich? Wer zum Teufel bist du? Mein Name ist Ben, First Class Reanimator. Station AR30X, Deck 164C. Deck? Wovon? Dafan. Konkret sind wir auf Amon 4. Wir sind nicht auf der Erde? Nein, wir sind nicht auf der Erde. Oh, ein Raumschiff. Naja, wie man es nimmt, aber wir haben jede Menge Zeit, das Punkt für Punkt durchzugehen. Aber ich bin ein Bote. Ich weiß, George. Woher kennst du meinen Namen? Ich kenne deinen Namen, deine Fähigkeiten und auch diese Botschaft, von der du sprichst, aus dem niedlichen Artefakt, welches du wohl Bordcomputer nennen würdest. Außerdem hat deine Kapsel mit dieser Botschaft ewig lang sämtliche unserer Frequenzen zugekleistert. Was? Wo ist meine Hauptkapsel? Verdammt nochmal, wo bin ich hier? Und warum? Ich meine... Ah! Was ist? Das Scheißbett hat mich gebissen. Dir wurde lediglich ein kleines Beruhigungsmittel zur Stärkung deiner primären Lebensfunktionen injiziert. Und das Bett hat netterweise eine dir bekannte, aber meiner Meinung nach ziemlich barbarische Methode verwendet. Netterweise? Aber das kann ja wohl nicht wahr sein. Hey. Oh. Was war das? Etwas, was hoffentlich deine Laune etwas heben wird. Du befindest dich auf einer neural gesteuerten, hochentwickelten, selbstständigen, aber beruhigend zuverlässigen, multifunktionalen Medi-Liege, für die auf der Erde Menschen Kriege geführt hätten. Also, mein Lieber, ich kenne bereits deinen Lebenslauf, sehr beeindruckend nebenbei gesagt, kenne auch die Katastrophen, die zu deiner Mission führten. Was ich jedoch wissen möchte, ist, ob du dich an deine Reise erinnern kannst. Naja, der Start verlief ja offensichtlich problemlos. Am Samstag, den 1. Oktober 2112 um 3 Uhr Zentrallunarzeit, wurde auf der Lunarstation Eurasia das Tiefschlafprozedere für alle Piloten eingeleitet. Den Rest habe ich wohl verpennt. Was du sagst, stimmt mit den Daten aus dem Bordlog überein. Mich interessiert, was das nächste war, an das du dich erinnern kannst. Das scheiß Bett hat mich gebissen. Wie viele dieser Hope-Kapseln wurden denn auf die Reise geschickt? Es gab 3 Einheiten. Unsere alleine bestand aus 412 Freiwilligen. Alles Menschen erster Klasse mit höchsten Loyalitätsauszeichnungen und einwandfreien Lebensläufen. Menschen erster Klasse. Das hat uns noch gefehlt. Naja, war ja irgendwo klar, wenn ich mir das hier anschaue. Von der ersten Schulnote bis zum letzten Pipi-Test alles vom Allerfeinsten. Angenehme Vorstellung. Ein ganzer Planet voller Streber. Natürlich gibt es in jeder Gesellschaft auch parasitäre Subjekte, die nur die Harmonie der Evolution zu untergraben versuchen. Immer mit der Ruhe. Wir hören hier so etwas gar nicht gerne. Gott verdammt. Ich weiß ja noch nicht einmal, wo ich hier bin und wieso. Du kannst dich also wirklich an nichts mehr erinnern, was zwischen deinem Start und der Ankunft hier... Nein. Naja, das ist ja wohl auch besser so. Wieso? Die Art und Weise, wie du hierher gekommen bist, ist recht abenteuerlich. Es war kein zufälliger Kollisionskurs, der dich letzten Endes auf diese Liege befördert hat, sondern offensichtlich eine von deinem Bordcomputer ausgeführte Kursänderung. Dein Rechner hat, so steht es auch hier im Bericht, mit seinem Scanner das Metallgewebe erfasst und den Kurs dementsprechend geändert. Gleichzeitig wurde die Botschaft initiiert, welche wir aber erst vor einigen Phasen... Phasen? Eine Phase ist terrestrisch gerechnet ein Zeitraum von 13 Stunden und irgendetwas um die 32 Minuten. Wir haben diese Botschaft erst vor einigen Phasen aufgeschnappt. Naja, aufgeschnappt ist wohl der falsche Begriff. Tatsächlich mussten wir unsere Kommunikationsprozessoren davor bewahren, kollektiven Selbstmord zu begehen. So sehr wurden unsere Frequenzen zugedröhnt. Der Computer hätte mich wecken müssen. Er wollte dich aber nicht aufwecken. Laut der bisherigen Untersuchungsergebnisse hinsichtlich seiner Basisprogrammierung hatte dein Computer einen etwas anderen Auftrag. Nicht gerade besonders freundlich, aber doch zweifellos korrekt ausgeführt, wenn auch nicht ganz erfolgreich. Nun spann mich nicht so auf die Folter. Dein Rechner hat sein Bestes gegeben, dich abzumurksen. Was? Naja, vielleicht bist du dem Programmierer auf die Füße getreten, hast irgendjemand anderen übel verärgert. Vielleicht wollte man sich ja damals von allen Schleimern und Speichelleckern auf Terra befreien. Halt endlich dein verdammtes Schandmaul! Mein Gott, das bedeutet ja alles, was man uns erzählt hat. Diese Schweine, das kann doch gar nicht... Diese elenden verdammten Hunde, miese Dreckskerle. Das ist gut. Und wird nicht langweilig, was? Nebenbei gesagt hat die Liege dieses Mal eine schleichende Injektion verwendet. Was glaubst du, wie lange du unterwegs warst? Na, wenn ich dich so ansehe, kann die Reise ja nicht sehr lange gedauert haben. Wie habe ich das zu verstehen? Also solche Fliegerkombis waren ja schon antiquarisch, als ich gestartet bin. Auch wenn? Dieser Stoff. Ich habe so einen Stoff noch nie gesehen. Das ist auch kaum möglich. Plasmalin wurde nach deiner Zeit erfunden. Absolut robust, 100% recycelbar und doch totschick, oder? Wie dem auch sei, was schätzt du? Mein Gott, was war's denn ich? 50 Jahre? 100 Jahre? 5. Was? 500 Jahre? 1000. George? Hey, alles wird gut, Bursche. Ganz ruhig, wir sind ja alle hier, damit du jetzt... Lass mich alleine. Ich denke auch, wir könnten vielleicht eine kleine Pause... Jetzt! Bin schon weg. Benutz den Kommunikationsterminal da drüben, wenn du mich... Verschwinde! Terminal 1566, Deck 164C. Hier Center. Was geht denn da ab bei dir? Verdammter Scheißcomputer. Schon mal was von Display gehört? Hoppla. Beeindruckende Wortwahl, Deck 164C. Was um alles auf der Fahne ist da los? Zu viel am Delirium geschnuppert? Wer spricht da? Diejenige, die dir für mindestens einen Zyklus die Muntermacher streichen wird. Ich könnte es auch so sagen. Hier spricht Center Control. Mach Meldung, Spaßvogel. Hier spricht George. Fabelhaft, ein Terraner. Gäbe es da vielleicht nicht doch ein paar weitergehende Informationen? Ich habe keine Ahnung, wie das Drecksding hier funktioniert. Ach, na, wer hätte das gedacht? Gut, Pilger. Links und rechts an der Konsole befinden sich zwei schwarze Halbkugeln. Lege die Hände brav darauf, dann können wir uns ganz in Ruhe von Angesicht zu Angesicht unterhalten. Wow, was für ein Bild. Sieh an, unser verkaterter Neandertaler. Was gibt's, mein verwirrter Freund? Ich suche Ben. Einen bestimmten oder einfach irgendeinen? Ich glaube, ihr nennt so etwas Reanimator. Okay, ich hab hier die Infos, George. Der Mann wird benachrichtigt. Tust du uns bis dahin einen Gefallen? Bleib von dem Terminal weg, bis du damit umgehen kannst. Okay, mein Freund? Alles klar. Hau dich doch ein wenig hin und denk an etwas Entspannendes. Ja, ja. Du befindest dich am sichersten und angenehmsten Ort des bekannten Universums. Wir sind liberal, demokratisch, friedlich und überhaupt richtig nette Leute. Eine unabhängige Zivilisation mit eigenen Gesetzen, Regeln, Strukturen. Man kann uns, so glaube ich, doch voller Stolz als einen Planeten der Andersdenkenden bezeichnen. Ein Asyl für die Verlorenen. Planet? Sagtest du nicht etwas von einem Raumschiff? Wie man's nimmt, das waren meine Worte. Die genauen Details kann dir später jede Drohne liefern. Ich versuche mich also kurz zu fassen. Alles begann mit den Taron, einer Rasse, von denen du bestimmt bald einige kennenlernen wirst. Aliens? Hier? Mach dir keine Sorgen. Fast alle uns bisher bekannten Rassen sind erstaunlicherweise weitestgehend humanoid. Einige haben zwar ein paar lustige Besonderheiten, aber das Prinzip der beerbten Zweibeiner ist eigentlich weit verbreitet. Nun, also es begann mit einem riesigen Piratenschiff der Taron, das nach einem netten Fleckchen suchte, um sich im All zur Ruhe zu setzen. Laut Überlieferung dauerte das mehrere hundert Jahre. Vor etwas mehr als 14.000 Jahren dann, im Jahre Null unserer Zeitrechnung, hallte durch die Taronik 3 ein grauenvolles Geräusch. Kommando Brücke an Commander Jura. Commander, bitte finden Sie sich umgehend auf dem Führungsdeck ein. Wir haben erhöhten Ernsthaftigkeitsstatus. Was habt ihr? Commander, bitte finden Sie sich umgehend auf dem... Ich stehe hier genau hinter dir, Idiot. Was zum großen Taron ist hier los? Und vor allem, was ist das für ein grausames Gequäke? Naja, wir hören es auch zum ersten Mal. Ich bin mir nicht sicher, aber T2 glaubt, dass es... Nun, ich bin mir da auch nicht so ganz schlüssig, aber ich würde die Eventualität in Betracht ziehen, dass es sich... Ja? Ich denke, es könnte sich vielleicht um eine Art Alarmsirene handeln. Ach, was sagt der Computer? Ich habe nichts gesagt. Was würdest du denn sagen, wenn ich dich nach dem Grund für dieses nervtötende Geräusch fragen würde? Fragen Sie mich jetzt oder nicht? Ah ja, es handelt sich um ein GG-Signal der dritten Stufe, ausgelöst durch eine bevorstehende Kollision. Woher willst du das wissen? Es steht hier im Handbuch. Handbuch? Es gibt ein Handbuch für diesen Kahn hier? Ich hatte es ja schon immer gewusst, dass es irgendwo eine Anleitung geben müsste. Ruhe auf Deck! Soldat, wissen Sie, was wir nun tun müssen? GG bedeutet große Gefahr, aber... Der Computer sollte über die Prozeduren informiert sein. Okay. Computer, sag mir bitte, was hier los ist. Wir haben ein Objekt mit Aktivdrive auf direktem Kollisionskurs. Entfernung 4000 Rektoks, schnell näher kommend. Offensichtlich ein künstliches Gebilde mit starker Phasenabstrahlung. Soll ich es Ihnen auf die Matrix legen? Ich bitte darum. Oh, großer Taron! Command an alle Stationen, voller Stupp. Aufbau der Deflektorphalanx. Energie auf die Defensiveinheiten. Großer, gültiger Takar. Was ist das? Ein Schiff. Ein gigantisches Schiff. Das muss ja riesig sein. Wir haben vollen Stopp. Ich bitte um Anweisungen. Sende auf allen bekannten Funk, Intercom, Lux und Spektralfrequenzen einen Gruß in allen bekannten Sprachmustern. Es ist das erste Schiff, dem wir seit über 6 Generationen begegnen. Leute, baut bloß keinen Scheiß. Nachricht ist raus. Gibt es schon eine Antwort? Sie wird Ihnen nicht gefallen. Darf ich das selbst entscheiden? Aber sicher. Übertrage mir jetzt sofort die Antwort im Wortlaut. Die Antwort lautet... Scheiße! Ich hab's ja gesagt. Es dauerte mehrere Phasen, die beiden gigantischen Schiffe voreinander im All lagen, bis diese Mitteilung entschlüsselt worden war und nach vielem Hin und Her beide Seiten übereinkamen, sich mit kleinen Raumtransportern in der Mitte der beiden großen Mutterschiffe zu treffen und das weitere Vorgehen zu debattieren. Und? Nun ja, es wartete die Begrüßungszeremonie. Na gut denn, also, hallo Fremde, ich bin Juranik Jura, Commander der 6. Generation an Bord der Taronik 3 und ich bin hocherfreut, Ihnen hiermit von ganzem Herzen in die Nase beißen zu dürfen. Tja, die Freuden der Begrüßung. Sämtliche Mitglieder der beiden Delegationen droschen wutverklärt wie blöd aufeinander ein, bis zufällig bemerkt wurde, dass sich in dem Blutgetümmel wirklich alle Wunden umgehend von alleine wieder schlossen. Beide Seiten werteten dies schlicht als ein Zeichen ihrer jeweiligen Gottheit und begannen ihre Beziehung von vorne, ohne jedoch die Begrüßung zu wiederholen. Was für eine Sülze. Wir hätten auf der Erde damals schon bessere Science-Fiction. Die Taronik 3 und das Schiff der Plirr, die ebenfalls schon lange ein neues Fleckchen Lebensraum suchten, umkreisten in ihrer gemütlichen Umlaufbahn zwei nahe aneinander liegende blaue Sonnen. Was glaubst du, warum wir dich nach 5 Jahrtausenden so schnell wieder hinbekommen haben? Es ist die Kraft von Dafan. Dafan? Beide Schiffe wurden in einem gewaltigen Unterfangen, da wo sie waren, aneinander gedockt, verschweißt und sollten fortan zum Lebensraum für beinahe 3 Millionen Humanoide werden. Amen. Bereits nach einem halben Jahrtausend waren fast 100 weitere verirrte und verlorene Schiffe an Dafan angekoppelt worden. Transitstrecken wurden entworfen und bildeten ein unergründliches Labyrinth aus Röhren und Raumwegen. Riesige Konstruktions- und Reparaturhallen wurden gebildet. Asteroide, die in der Nähe ihre Bahn zogen, wurden zur Rohstoffgewinnung herangezogen. Die Technologien der einzelnen Rassen sorgten für einen Wünschelbrunnen an Möglichkeiten. Heute, genau 14.368 Jahre später, ist Dafan ungefähr so groß wie deine Heimatsonne im Terrasektor. Und hier leben 30 Milliarden Lebewesen aus insgesamt 2069 Kulturen. Und alle kommen ausgesprochen gut miteinander aus. Aber du bist doch ein Mensch. Ich meine... Ja, mein Freund, ich bin, war ein Mensch. Jetzt bin ich der Fania, aber das... Entschuldige, ich habe da noch ein paar Dinge zu erledigen. Ich schicke dir eine Drohne herein, die dich mit weiteren Informationen versorgen kann. Nur vergiss bitte nicht, dass wir hier alle versuchen, so freundlich wie möglich miteinander umzugehen. Hallo, seltsamer Fremder, den Sie den Neandertaler nennen. Es wäre mir eine Seelenfreude, hätte ich denn eine, dir behilflich sein zu dürfen. Gelüstet es dich nach terranischer Nahrung, einem schnuckligen Cocktail, ein paar Lebensfreude-Zutaten anderer Art? Möchtest du deine Umgebung studieren, Informationen einholen? Ein paar aufregende Holos? Hast du einen Namen, Staubsauger? Nenne mich nicht Staubsauger. Sonst wirst du lernen müssen, dass so ein Staubsauger dir ganz gehörig ans Knie pinkeln kann, Freundchen. Wenn ich auch nur eine überholte Ausführung bin, so bin ich doch zigtausendfach intelligenter als dein veraltetes Hirnmodell. Also, ich wollte dich ja nicht beleidigen. Ich dachte nur... So viel also dazu. Meine Registrierung lautet G348AFT14U. Da ich aber ein schnell verzeihendes Charaktermodul besitze und darüber hinaus deine doch sehr eingeschränkten Memory-Fähigkeiten einsehe, darfst du mich gern Tristan nennen. Schön, Tristan also. Kannst du mir Informationen über Dafan liefern? Gewiss. Wie weit ist es von der Erde entfernt? Zu weit. Zu weit wofür? Für alle jene Hoffnungen, die zurzeit offensichtlich durch dein bemitleidenswertes Gehirn zu flattern scheinen. Wie weit also? Kannst du dir vorstellen, wie weit für eine ganz doll kleine Amöbe der Weg von New York Central zur Venus ist? So weit? Nö, viel weiter, aber ich wollte es dir leicht machen. Na, vielen Dank. Was macht man hier denn den ganzen Tag? Es gibt 2.889.794 Betätigungsmöglichkeiten in den Bereichen Lebenserhaltung, Forschung, Medizin, Verteidigung, Infrastruktur, Kommunikation, Unterhaltung, Reinigung. Ja, na prima. Und wer leitet das ganze Gewese? Ich meine, irgendeine Instanz, die über die Vorgänge Bescheid weiß und sie regelt, muss es doch geben. Du meinst Center Control? So viel mir bewusst ist, und das ist eine gewaltige Menge an Informationen. Komm zur Sache, Drohne. Nun, dabei handelt es sich um eine Art freundliches Mysterium hier auf der Farm. Niemand weiß, wo genau sich eigentlich Center Control befindet. Auch gibt es keinerlei gesicherte Erkenntnisse darüber, wer dort arbeitet, zumal sie immer in einer Gestalt auf den Holo- und Neuralschirmen erscheint, die dem Betrachter bekannt, wenn nicht gar sympathisch erscheint. Sie vermittelt, schlichtet und hat eigentlich immer ganz überzeugende logische Ideen. Hier scheinen alle recht genügsam zu sein. Will da niemand wissen, wer Dafan regiert? Jeder, der sich bislang aufgemacht hat, Center zu lokalisieren, hat irgendwann die Lust verloren. Eine Art von Magie, nehme ich an. Alles in allem war eine Zentralregierung nie notwendig, da im Licht der blauen Solare alle eigentlich sehr vernünftig miteinander umgehen. Kannst du mir auch Informationen über bestimmte Personen besorgen? Jederzeit. Allerdings sollte ich darauf hinweisen, dass jeder Dafanier das Recht auf Privatsphäre hat und seine Aufzeichnungen kodieren darf. Ich wüsste gerne mehr über den Reanimator Ben, der dich zu mir geschickt hat. Ben, First Class Reanimator, Station AR30X, Deck 164C, stationiert auf Armon 4, Alter 4297, geboren im Terrajahr 3987, unter der Herrschaft Richardes Harten, fiel in Ungnade, weil er während einer Parade dem Volkstribun den Rücken zugewandt hatte. Man schickte ihn einfach der legendären Armon-Flotte hinterher, die ja nie wieder aus dem All aufgetaucht war, und beruhigte seine Verwandten und Freunde mit der Umlaufbahn-These. Langsam. Er wurde bestraft, weil er jemandem den Rücken zugewandt hat? Jawohl. Nach terranischem Recht kurz vor der 4. Jahrtausendwende war dies ein schweres Vergehen, das je nach Laune mit Tod, öffentlicher Verstümmelung oder Verbannung bestraft wurde. Und was ist diese Armon-Flotte? Wenn du erlaubst, hole ich ein wenig aus. Belasse es bei ein wenig. Zur 3. Jahrtausendwende gingen den terrestrischen Drehbuchautoren und Filmproduzenten so langsam auch die letzten Ideen aus. Im Terrajahr 3001 sollte der irdischen Eintönigkeit ein Ende gesetzt werden, und finanziert von United, Universal und überhaupt Entertainment wurde das Armon-Projekt ins Leben gerufen. Es wurde eine Flotte auf die Beine gestellt, die 13 gigantische Schlachtschiffe umfasste und den Befehl hatte, im All die schönsten Planeten zu erreichen, zu erobern und zu besiedeln. Na und? Nun ja, man schickte diese Flotte, deren Schiffe nach dem Universal-Chef Norman Amon benannt worden waren, im Juni 3181 los, verlor kurz hinter Pluto den Kontakt und hat nie wieder etwas von ihr gehört. Wir wissen heute, dass sich jenseits des letzten Planeten eures erbärmlichen Sonnensystemchens ein stationäres Wurmloch befindet, in das die ganze Flotte eintauchte und quer durch die halbe Galaxie direkt vor unsere Haustür gepfeffert wurde. Um einen globalen Skandal zu vermeiden, erklärte die Regierung den abgerissenen Kontakt zur Amon-Flotte einfach mit der Tatsache, dass im Raum gar kein geradliniger Kurs existiere und in der Theorie die Amon-Flotte ja sowieso nur auf eine extrem ausladende Umlaufbahn geschickt worden wäre und also irgendwann wieder das Terra-System passieren würde. Was ein Quatsch. Na, und wie steckte Ben darin? Ein paar Jahrzehnte später kamen einige regierungstreue Wissenschaftler auf die Idee, sich krimineller Subjekte auf kostensparende Art zu entledigen. Ein Jahr später begannen bereits die Verbannungen. Man nannte es vorübergehende Abstellung zur Amon-Flotte. Die Möglichkeit einer Begnadigung wurde ebenfalls in Aussicht gestellt. Frühestens jedoch das nächste Mal, dass sich der Verurteilte der Erde nähern würde. Barbarisch. Genau das ist ja das Problem mit der humanoiden Toleranz. Barbarisch teuer die ganze Sache. Wenn du willst, können wir eine kleine Rundreise machen. Es gibt die Möglichkeit, mit einem Speedy durch die großen Konstruktionshallen, die Gärten und die internen Transitstrecken zu düsen. Ich könnte dir alles zeigen. Auch die Quartiere der Terraner, wenn du möchtest. Speedy? Ein leichter Raumgleiter mit großer Bequemlichkeit. Allerdings müsstest du einige Steuerfunktionen übernehmen. Ich selbst lege meine Charakterkonfiguration auf den Bordterminal und erkläre dir alles. Wir könnten uns in Ruhe die terranischen Komplexe, die Gärten und ein oder zwei Konstruktionshallen anschauen und dann die ganze Fahrt gemütlich in einem Begegnungszentrum ausklingen lassen. Den Gleiter kann ich umgehend besorgen. Ich brauche eigentlich nur das Okay von Ben. Bis dahin könnte ich dir eine unüberschaubare Zahl von Holos anbieten. Holos? Holographien mögen ja perfekt aussehen, aber... Warte es ab. Ich hätte eine Art Willkommensszenario auf Lager. Es nennt sich Anflug auf Dafan. Also, ich weiß nicht. Ich denke... Oh, das kann ja nicht wahr sein. Was ist das? Mein Gott! Wir bedanken uns dafür, dass Sie eine Dafan Entertainment-Holographie verwendet haben und uns das Vertrauen ausgesprochen haben, Ihr Leben noch etwas schöner zu gestalten. Wir wünschen Ihnen den unermesslichen Frieden eines wunderbaren ewigen Tages unter den blauen Sonnen von Dafan. Wow. Oh, bist du schon lange hier? Ein paar Klicks vielleicht. Aus deinen Verrenkungen glaube ich ja sehen zu können, dass es dir gefallen hat. Gefallen? Das war mit Sicherheit eine der unglaublichsten Erfahrungen meines ganzen verdammten Lebens. Wie werden diese Holos hergestellt? Ich meine, dieser Sound, die Bilder. Ich konnte alles berühren. Glaube mir, mein Freund, das Original übertrifft es um Längen. Tristan wird dir mehr sagen. Er hat mich übrigens von eurem Ausflug in Kenntnis gesetzt. Fühlst du dich fit genug? Klar, ich will mich hier umsehen. Geschlafen habe ich ja wohl lange genug. Ich habe allerdings verlässliche Informationen, die mir sagen, du solltest unbedingt eine unserer zahlreichen Bademöglichkeiten in Anspruch nehmen. Was für Informationen? Habt ihr hier etwa auch Geruchsscanner oder Schmutzemitter in eurem technischen Repertoire? Ja, ich persönlich pflege sie meine Nase zu nennen. Und die sagt mir, dass du ein echtes Problem mit deinem Körpergeruch hast. Pass auf. Programm Whirlpool Terra 12. Aquafüllung, Temperatur 40 Grad. Aber pronto. Oh, du verstehst es, mich zu überzeugen. Oh, herrlich. Ich habe hier ein paar brauchbarere Klamotten für dich. Es soll ja nicht jeder denken, du hättest den Kampf mit einer Wildsau verloren. Zieh dich um, wenn du fertig bist. Dieses Zeug sieht ja doch schwer nach Survival aus. Wozu ist der ganze Krimskrams denn gut? Zunächst einmal hast du auf der linken Brusttasche ein Symbol, welches dich als Dafania ausweist und dir automatisch zu den meisten Bereichen des Planetoiden Zugang gewährt. Mit Ausnahme der stationären Sicherheitseinrichtungen, der Privatbereiche, der äußeren Gürtel und der Temporalsysteme. Der was? Vergiss es. An deinem linken Oberarm befindet sich der Stationstransmitter. Die Ortungs-, Medi- und Translationssysteme der Station stehen in ständigem Kontakt dazu und ermöglichen es uns, dich zu finden und mit dir Kontakt aufzunehmen. Tristan hat dir einen UGF-2 besorgt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er dir gefallen wird. Und wozu die Papiertüte? Falls dir die ganze Düserei nicht bekommt. Bist du wirklich in der Laune für einen Ausflug? Wieso? Weil du versucht hast, die Schleuse mit der Spucktüte zu öffnen. Ich war nur etwas durcheinander, weil mich die ganze Zeit der Rasierapparat da vorne verfolgt hat. Hallo Fremder. Sehe ich denn so miserabel aus? Das ist eine Reparatureinheit, die sich langweilt. Hallo Fremder. Immer wenn Neuankömmlinge auf Touren gehen, hoffen sie, dir ein paar Verbesserungen an deinem Equipment andrehen zu können. Am besten ignorierst du sie einfach, das machen alle hier. Hallo Fremder, ich hatte gehofft, sie würden auf mich zurückkommen. Was machst du denn da? Nein, nein, tu das nicht. Es wird Phasen dauern, bis sie sich aus der Tüte befreit hat. Hätte sich vorher überlegen sollen, mir auf den Geist zu gehen. Wo steht unser Gleiter? Deck 23D, ein UGF der zweiten Entwicklungsstufe. UGF? Ungemein geiler Flitzer. Eine typisch terrestrische Herabsetzung eines so ausgereiften Systems. Der große horizontale Wassertropfen da hinten? Eine D17-Plasmalin-Oberfläche mit variabler Transparenz, Masseaufhebung bis zu 99,8%, neural gesteuert mit alternativer Manualregelung, Anti-Gravitonwelle mit einer Beschleunigung von 0 auf 9 Lux in 3,5 Klicks, Universalkoppel und autarken Notnavigationssystem. So ein Teil hätte ich auf dem College gebrauchen können. Du brauchst nur in Fahrtrichtung längs der Verjüngung in die Hülle eintauchen. Der UGF positioniert dich automatisch. Bist du auf Empfang? Keine Ahnung, ich kann nicht hören. Zurzeit ist die gesamte Steuerung mit meinen Neuralemissionen gekoppelt. Ich werde dir die ersten Flugmanöver abnehmen, bis du das System verstanden hast. Erster Schritt ist die Startfreigabe. Sie erscheint automatisch auf dem Holodisplay in Augenhöhe. Siehst du sie? Ja, da stehen irgendwelche Hieroglyphen. Und ich weiß nicht warum, aber ich denke, sie bedeuten unmittelbare Startfreigabe gewährt. Das bedeutet, dass der Translator dann Universalübersetzer funktioniert. Nun denn, Ablegeprozedur wird initiiert. Cola, terrestrisch, kalt, 0,25 Teraliter. Aufgrund der zuckerbedingten Liquidhaftung erfolgt die Ausgabe im Gravitationsbehältnis. Ich danke Ihnen, behilflich gewesen sein zu dürfen und wünsche Ihnen den Frieden eines ewigen Tages. Scheißkiste. Ich denke, du solltest dir nicht schon am ersten Tag alle Konstruierten zu Erzfeinden machen. Alle hier wirken so ungemein sorgenfrei. Selbst der ausgefranste Fettsack mit den zwei Nasen da drüben in der Ecke. Ein Grar. Ehemalige Kriegerrasse. Hier insbesondere für die externen Verteidigungsgürtel zuständig. Auf jeden Fall nicht so schlimm wie die eklige Schleimqualle, die uns angegriffen hat. Dies war eine intelligente Lebensform, eine Raigun-Polle, die wohl aus den Gut-Gärten ausgebüxt ist, völlig harmlos. Kannst du dir eigentlich irgendwie vorstellen, hier einen Platz zu finden? Also ich meine, einen Platz für dich? Mit einer Bestimmung, einer Aufgabe? Keinen blassen Schimmer. Ich bin ja noch nicht einmal richtig sicher, wirklich hier zu sein. Glaube mir, du bist es. Mein einfach überragender technologischer Anstand verbietet mir die Zusatzfloskel leider. Was soll ich hier? Ich wurde von der Erde losgeschickt, um die Probleme meiner Zeit, meiner Heimat zu lösen. Ich wollte mich bemühen, meine ganze verdammte Welt zu retten. Aha. Verstehst du es denn nicht? Ich gehöre nicht hierher. Es scheint so leicht hier, sich in jeder Beziehung zu betrügen und mit einem ach so wunderbaren Schicksal abzufinden. Hoppla, auf der Erde passiert gerade gigatonnenweise Scheiße. Was soll's? Hauptsache, man kann sich mit Adrenalin volldröhnen und sich jederzeit stundenlang Holos reinziehen. Eine einzige dieser verdammten Mediligen könnte in meiner Heimat Millionen Leben retten. Plasmalin und Gravitonenergie würden mit einem Schlag alle unsere Umweltprobleme lösen. Der Kontakt zu anderen Zivilisationen ist doch wohl kein Exklusivrecht. Warum nicht auch die Erde in eine Gemeinschaft einfügen? Nun mach mal halblang, mein Freund. Ben, was zum Teufel machst du hier? Der Nahrungsmitteltransformer hat sich bei mir beschwert. Ich frage mich, warum ihr eure heiligen Erkenntnisse nicht an eure Heimat weitergebt. Seid ihr hier alle solche Ignoranten? Was würde das ändern? Glaubst du wirklich, es gäbe dann keine Missgunst mehr, keinen Neid, keine Gier, keinen Rassismus, keine Diktatoren und Eliten? Dafan besteht in seiner Vollkommenheit nur, weil jeder Dafan ja irgendwann einmal seine Heimat verloren hat. Heuchelei und Selbstbetrug. Wer betrügt sich denn hier? Was willst du tun? Wirst du dich davonstehlen, ein paar nützliche Erkenntnisse hamstern und dann schwupp zurück ins Chaos? Alle internen Sicherheitseinrichtungen durchbrechen, in das Temporallabor eindringen und zurück in dein verschissenes Jahrtausend? Die Sicherheitsbestimmungen verbieten jede Benutzung der Temporallabors seit dem Beben von... Das war nur ein verdammtes Beispiel. Trotzdem verboten. Was ist ein Temporallabor? Vergiss es. Zeitreisen? Funktionieren nicht. Außerdem geht es dich nichts an. Ach. Finde dich einfach damit ab, dass du von nun an hier... Ich habe doch wohl das Recht, zumindest daran zu denken, zurückzukehren. Wohin? In eine Welt, die dich kalt machen wollte, die einen Dreck auf dich gibt und dich höchstwahrscheinlich endgültig vernichten würde, nur um aus deinen Mitbringseln Profit zu machen. Ich würde dich einen Verräter nennen. Oh, oh, hier ist Center, Freunde. Schick doch mal einen freundlichen, aber bestimmten Regulator in den dritten Argot-Cluster. Spezifiziert Begegnungsstelle 3, Deck 13. Die Emotionsemeter dort spielen komplett verrückt. Da bahnt sich eine handfeste Keilerei an. Der Neandertaler? Yep, der Reanimator hatte vor sowas schon gewarnt. Wir haben uns einen echten Terra-Patrioten an Bord geholt. So heftig? Weiß nicht. Lass uns auf Nummer sicher gehen. Der Neanderterraner ist der erste seiner Zeit hier und wir sollten ihn nicht gleich mit komprimierter Erkenntnis überfordern. Seht mal zu, was da abläuft. Okay, Sander. Nenne du mich nicht Verräter! Verräter! Hey, befreit euch, Freunde. Die Intercom-Frequenzen summen schon euer Lied. Dafan nennt mich Petronius und seit unzähligen Umlaufbahnen habe ich es mir zum Ziel gemacht, bei stationären Austauschen von solch emotionaler Präsenz dabei zu sein. Also, Freunde, was plant ihr nun? Beschimpfungen, Schreie, eine zünftige Keilerei, ein Duell im Morgenblauen? Du wirst es erleben, Pilger. Ich bin ein Mann des Friedens. Nur sollte es dir zu denken geben, dass es für viele der Gäste hier nicht gerade angenehm erscheint, euch und euren Hormonen beizuwohnen. Warum setzt ihr euch nicht einfach in eure Gleiter, lasst euch nach Armon transportieren und kühlt euch etwas aus? Jedes Schweigen ist sinnvoller als dieses Gespräch. Prima! Auf in die Gleiter und ab in die heimischen Gefilde. Terminal! Kann ich dir weiterhelfen? Gib mir bitte Informationen über die dafanischen Temporallabors. Es tut mir leid. Alle diesbezüglichen Dateien, insbesondere Lage, Sicherung und Nutzungsmöglichkeiten, unterliegen dem Zugangscode SEC4. Zu meinem Bedauern muss ich anmerken, dass du lediglich mit dem SEC1 gesegnet bist, welcher dir automatisch mit dem Emblem Dafans ausgehändigt worden ist. Darf ich vorschlagen, ein Mitglied des Amon-Sicherheitsteams hinzuzuziehen? Mit Freude würde er dir weiterhelfen oder zumindest eine Erklärung für die Versiegelung der Labors abgeben können. Die Labors sind versiegelt? Ups! Direkt im Anschluss wurde die gesamte Temporalanlage zum Security-Sektor erklärt. Alle weiteren diesbezüglichen Dateien unterliegen dem Zugangscode SEC4. Zu meinem Bedauern muss ich anmerken, dass du lediglich mit dem... Mit dem SEC1 gesegnet bin, ja. Wer hat denn alles einen SEC4? Alle Offiziere der dafanischen Sicherheits- und Sektorenteams, sowie sämtliche First-Class-Mitglieder von Center Control. Außerdem alle First-Class-Mitarbeiter der Service-Teams. Auch die First-Class-Reanimatoren? Positiv. Okay, Terminal. Das sieht ja alles schon sehr schön aus. Tristan hat mir erzählt, ich könne meine Gespräche mit dir verschlüsseln. Kein Problem. Wünschst du ein Codewort? Wie wäre es mit Flüster-Flüster? Naja, unsinnig, aber akzeptiert. Umso besser. Da wäre nur noch eine Sache zu erledigen. Eine Frage, um genau zu sein. Welch erstaunliche Wandlung. Eben noch das größte Blödstück der Galaxie und jetzt ein Wohnzimmer mit Kamin, Sofas, Räucherkerzen und Stofffetzen auf dem Boden. Zu meiner Zeit nannte man diese Stofffetzen Teppiche. Und sie sind in ihrer Konsistenz sehr angenehm für die Füße. Setz dich und lass uns ein bisschen reden. Hör zu, Spaßvogel. Ich bin vielleicht verdammt alt, aber mit Sicherheit nicht so bescheuert, dass ich auf diese Einlullerei reinfallen würde, klar? Was soll die Show? Verrätersprechstunde? Eine Lektion in Sachen Heimatgefühlen? Du solltest wissen, dass ich nicht auf Jahre für dich abgestellt bin. Ich habe verdammt viel zu tun hier, okay? Du bist nur einer von ganzen Heerscharen verstoßener Erdlinge. Warum vergleichst du mich mit denen? Ich habe mir nichts zu Schulden kommen lassen. Ich bin ein Pionier mit einer Mission. Verdammt, ich kann dich nicht verstehen. Und ich beginne zu bereuen, dich überhaupt reanimiert zu haben. So viel also zur gelobten Liberalität. Heul dich doch bitte von nun an bei den Konstruierten aus. Denen geht dein Geseire nicht derart auf die Nerven wie mir. Ich würde einiges darum geben, dein Verständnis von Zivilisation... Der Scheißsessel hat mich gebissen. Oh, was soll das? Es ist schon erstaunlich. Ihr macht ein Heidengewese, wenn es um euer großartiges Temporalgeheimnis geht. Habt zig Sicherheitsvorkehrungen und doch kann ein Anfänger wie ich auf alle Gemeinheiten eurer Forschung zurückgreifen. Versuch dich gar nicht erst zu bewegen. Du bist gelähmt. Aber angeblich hält dieser Effekt lediglich für kurze Zeit an. Was soll denn das alles? All euer gelobtes Dasein in diesem planetoiden Schrotthaufen ist eine einzige gigantische, verschissene Lüge. Euch mag es reichen, in riesigen Holo-Kuppeln die Schönheiten eurer Welten, Gerüche, Bilder, Geräusche zu genießen. Ihr begrapscht irgendeinen plasmatischen Glibber und glaubt dabei wirklich, es wäre eine Unterart von realer Konsistenz. Ich aber brauche das Gefühl dabei, wirklich dort zu sein, wo ihr ja offensichtlich auch verdammt gerne wäret, wo man euch aber nicht haben will. Hättet ihr auch nur den Hauch eines Charakters, würdet ihr zurückkehren, eure Erkenntnisse nutzen, es besser machen als die, die ihr ständig beschimpft. Warum zum Teufel habt ihr nie versucht, eure temporalen Möglichkeiten zu nutzen, um die Erde vor sich selbst zu retten? Du hast ja keine Ahnung, wovon du da redest. Eine Katastrophe würde man heraufbeschwören, für die Erde und für Dafan. Gütige Sonnen, ich hoffe, du denkst nicht einmal daran. Ihr seid alle Verlierer. Ich wette, ihr haltet euch für die letzte Bastion der Coolness in diesem Universum. Aber es ist Zeit, dass man euch Einhalt gebietet. Ich habe vor, diesen Fehler wieder gut zu machen. Ich kann die Welt retten. Ich habe den Auftrag dazu. Ich gedenke nun, einige Abstecher in Bereiche zu unternehmen, die ein wenig inoffiziell angelegt zu sein scheinen. Doch leider benötige ich hierfür die Sec-4-Zulassung. Und deine Klamotten. Also dann, nenn mich Ben. Der Terminal wird das nie zulassen. Ach, meinst du diesen Terminal? Audiomodus. Bitte warten. Bitte warten. Hab ihn nach dem Sinn und Zweck des Daseins im Allgemeinen unter Ausklammerung sämtlicher bislang bekannter Formen von Religionen und Energieflusstheorien gefragt. Man wird dich in ein Molekülwölkchen verwandeln und in das nächste schwarze Loch jagen. Du wirst niemals durch die Security-Gürtel dringen können. Niemals. Oh, gütiger Himmel. Ihr seid alle hier so gottverdammt einfältig und selbstsicher. Naja, euren stupiden Terminal zu überwinden war auf jeden Fall nicht besonders schwer. Wir werden sehen, wer letztlich den Kürzeren zieht. So, mein Lieber, ich werde dich jetzt ein wenig in der Ausübung deiner Kommunikationsmöglichkeiten hindern. Vergib mir, wenn ich auf die dafanische Subart des Sekundenklebstoffs zurückgreife. Bin halt kein Fachmann. Ja, genau. Leb wohl, Arschloch. Ich grüße dich, First Class Reanimator Ben. Was macht unser unvernünftiger Terra-Freund? Keine Ahnung. Er wollte ein paar Stunden seine Ruhe haben. Ist das hier ein Müllvernichter? Eine Mediliege, Translatoren, Speichereinheiten, Plasmalien. Willst du diese Objekte entsorgen? Du weißt, dass jede Fehlfunktion reguliert werden kann. Ich könnte eine Reparatureinheit herbeiordern, um First Class Reanimator Ben... Nach meinen Mediscan-Daten stimmt etwas nicht mit deinen Neuralwerten, deine Blutwerte, deine sämtlichen primären Lebensfunktionen sind verändert. Ich hoffe, dieser Recycler hält, was er verspricht. Gute Reise, Staubsauger. Center Petronius, bist du im Netz? Yo, bin ganz Ohr. Wie lief es denn so im Argot-Cluster? Danke der freundlichen Nachfrage. Wie soll's gelaufen sein? Ich war toll, hab die beiden in die Quartiere geschickt. Alles an sich ganz locker. Man sollte nicht gleich überreagieren, solange... Pass mal auf, Freundchen. Schwing deinen gepanzerten Hintern schleunigst in den Amon-Sektor. Von wegen toll gewesen. Hier gehen die wildesten Berichte ein. Laut interner Überwachung ist Ben verschwunden, der Halbgescheite nicht mehr existent, eine Drohne mit der Registrierung G348AFT14U und der selbstgewählten Bezeichnung Tristan wurde im Recycler zumindest zu zwei Dritteln gegrillt und mittlerweile 30% der Terminals blubbern nur noch Müll. Was? Hörst dir doch selber an. Bitte warten. Wo zum Nichtblauen treibst du dich Bitte eigentlich warten. Rum? Ich folge den Notrufsignalen einer Reparatureinheit aus der gleichen Ecke. Angeblich in einer Kotztüte gefangen. Ich kann in ein paar Klicks vor Ort sein. Wäre verdammt besser für dich, klar? Halt uns auf dem Laufenden. Vorsichtshalber versetzen wir den ganzen Sektor in DAFCON 2. Verstärkung hast du zwar nicht verdient, ist aber bereits unterwegs. Bis auf Weiteres übernimmst du die Koordination. Bau nicht schon wieder Scheiße. Verstanden. Oh. Was wagst du, terranischer Mist, auf mir derartig zu erschrecken? Hast du noch nie etwas von Klopfen gehört? Wir haben Millionen solarverdammter Möglichkeiten, unser jeweiliges Erscheinen anzukündigen. Glaubst du, ich habe mich nicht erschrocken? Ich dachte, du wärst nur so eine Holofigur. Und um diese in sich komplett unglaublich dämliche These zu untermauern, stichst du mir deine stinkenden Gliedmaßen in das mittlere Auge? Ja? Wie kannst du dich nur erdreisten, hier aufzutauchen? Willst du mir etwa Gesellschaft leisten? Jahrtausende hänge ich in diesen Laborzellen unter Stationsarrest für eine Katastrophe, die ihr verschuldet habt. Das große Beben von 3902, all das Leid, all die Tränen. Hast du es vergessen? Ich war gar nicht... Ein einziger tyrannischer Schmierpopel vernichtet 100 Millionen Elkwesen per Terrorgrippe in 0, nix. Und da fahren wir durch das größte vorstellbare Temporalbeben fast zerstört. Weißt du überhaupt, was das bedeutet? Wenn 200.000 Wesen plötzlich nie da waren, ihre Leben hier nie geführt, ihre Arbeit auf und für Dafan nie getan hatten. Und jetzt, nachdem ich Tausende von Umläufen in diesen öden Laborhallen zugebracht habe, ohne meine Forschung weiterführen zu dürfen, umgeben von einer arroganten Scheißdrohne, nachdem ich jedes einzelne jemals hergestellte Holo mindestens so oft gesehen habe wie meine drei Füße, jetzt kommt so ein blasiertes Ungeschöpf hierhin und sticht mir ins Auge. Hat man dir schon einmal vorgeworfen, ein kleines bisschen cholerisch zu sein? Ich bin Jorgels Kirt, der wohl anerkannteste Wissenschaftler der Jorg, ach, der ganzen verkackten Galaxie. Ich bin der Erfinder des Temporalsprungs, klüger als jedes andere Wesen. Schade drum, war nett, dich kennengelernt zu haben. Hey, Drohne. Was? Ihr meint wirklich mich? Wie viele andere Blechgestelle siehst du denn hier? Komm her, ich muss mit dir reden. Reden? Heiliges Dafan, nach all den Jahren. Oh, wie lange durfte ich nicht mehr in Audioerscheinung treten? Ich würde... Halt das Blechmaul! Du musst mir etwas zur Hand gehen. Wie ist dein Name? Ich habe keinen Namen. Es sei denn, ihr wollt mir vielleicht einen Namen geben. Der größte Wunsch meiner konstruierten Existenz wäre erfüllt. Jorgelskirt hat nie ein Wort an mich gerichtet. Doch stets habe ich erhofft, dereinst eine Registrierungsnummer, eine Bezeichnung, eine... Nun gut, Drohne. Der Deal sieht so aus. Du hilfst mir bei meiner Aufgabe und ich werde dir zum Dank einen Namen geben. Was hältst du davon? Gütige Solare, ich bin bereit zu folgen. Na, das ist doch mal eine gute Nachricht. Also dann? Center für Petronius. Center Control hier. Lass mich was Nettes hören. Center, wir haben hier ein ernstzunehmendes Problem. Na, da bin ich aber gespannt. Also bei der Terminal-Fehlfunktion, die wir hier überall registrieren, handelt es sich um ein mutwillig eingepflanztes Virus, das an zwei Indexstellen ausgebrochen ist. Unterkunft GDX-128, die von dem ruppigen Neuankömmling, und Flugdeck 14C im Amon-Sektor 4D8. Die Techniker haben alles versucht, aber der Zugang wird durch einen Code geschützt. Das Passwort müssen wir schleunigst herausfinden, sonst droht uns ein übersektionaler Compu-Krebs. Was ist mit dieser Drohne? Kann uns nicht weiterhelfen. Sämtliche Prozessoren sind durch den Müllvernichter in Mitleidenschaft gezogen worden. Die gute Nachricht ist, dass ich endlich die Reparatureinheit aus einer Papiertüte habe befreien können. Mein Glückwunsch, Trottel. Wo ist der Erdspinner? Das nächste Problem. Aus seinem Quartier dringen Neuralfrequenzen, die jedoch zweifelsfrei von First Class Reanimator Ben stammen. Allerdings wird uns auch da bislang der Zugang verweigert. Verschiedene Androiden behaupten, den Terraner auf dem Weg zum Deck 14C beobachtet zu haben. Aber auch da können wir nicht rein. Nach den hier noch brauchbaren Informationen fehlt im Arsenal ein Transportgleiter und eine TD-Waffe. Totale Destruktion! Alles deutet auf einen Fluchtversuch hin! Ach, was für ein Scheiß, wo soll er denn hin, bitteschön? Petronius, jetzt kratz mal deine verbliebenen Neuralzellen zusammen. Brech die verdammten Schleusen auf und findet diesen kleinen zurückgebliebenen Scheißer, bevor er noch mehr Unheil anrichten kann. Und wenn ihr First Class Reanimator Ben befreit habt, quetscht ihn aus. Er weiß vielleicht mehr. Verstanden? Jawohl, Center. Wir werden... Oh... Gütige Kraft aller Galaxien. Center, schaut auf die Flugüberwachungsterminals. Eine weitere Indexmeldung des Virus in den... Oh, heiliges Dafan. Der innere Gürtel, die Temporallabors. Dieser clevere kleine Mistkerl. Okay, du hast deine Anweisung. Wir schicken die Taron hin. Jetzt muss der Sache ein Ende gemacht werden. Center, Ende. Okay, Leute, ihr habt Center gehört. Volle Demolekülladung auf 3. Los! Holt ihn da von dem Sessel runter! Einheit 2, wir sind drin! Verwandelt die Schleuse von Deck 14C in eine verdammte Wolke! Center erwartet Ergebnisse! Sekundenkleber, 2 Komponenten! Sein Mund ist zu! Dann besorgt gefälligst ein solarverdammtes Lösungsmittel! Bei meiner Nase, dafür gibt es doch hier überall Computer, oder nicht? Bitte warten. Nicht den Terminal! Das verfluchte Interface! Was sind das überhaupt für eklige Stofffetzen auf dem Boden? Mann, ihr Terraner habt wirklich ein Geschmacksproblem. Center Control, hier ist Taron Jagdverband B9, First Class Dafan Defender Katronan. Wir befinden uns mit 12 Abfangjägern im Anflug auf die Raldanzellen im inneren Sektorengürtel. Ich erbitte weitere Anweisungen. Hier ist Center. Wir suchen einen flüchtigen UGF-T7-Transportgleiter. An Bord wird ein Terraner vermutet, der bislang den ganzen Amon-Sektor mit Viren verseucht hat, verschiedene Konstruierte angegriffen und einen First-Class-Offizier verletzt hat. Nach unseren Berechnungen ist er auf dem Weg zu den Temporallabors, wird dort andocken und versuchen, einen Zeitraumsprung zu initiieren, der zu einem Temporalbeben der Stufe 10 auf der York-Skala führen würde. Der Terraner ist auf jeden Fall und jede mögliche Weise aufzuhalten. Koste es, was es wolle. Kein Problem, Center, eine Sache von ein paar Minuten. Schön, schön, Katronan. Jetzt kommen wir aber zum Problem dabei. Ihr müsst den Sicherheitsring durchbrechen. Das temporale Security-System ist kontaminiert. Also nehmt auf keinen Fall, ich wiederhole, auf gar keinen Fall Audio- oder Datenkontakt zu den einzelnen Security-Einheiten auf. Das würde euren Bordcomputern bestimmt nicht gut bekommen. Ach, wir gegen das automatische Abwehrprogramm? Wenn uns unsere eigenen Security-Einheiten abknallen, bekäme uns das besser? Erwidert das Feuer, wenn es soweit kommen sollte. Mann, wir gehen jetzt auf DAFCON 5. Verstehst du das? Es gibt keine Anweisung für diesen Fall. Seht zu, wie ihr klarkommt. Okay, ihr Krieger, ihr habt Center gehört. Staffelaufteilung nach Schema Beta 3. Versucht alles Terronenmögliche, die Sicherheitsstellungen zu durchbrechen und in die Temporalebene zu gelangen. Dort wird alles zerstört, was nach einem Transportgleiter oder entfernt terranisch aussieht. Ich selbst übernehme das Kommando. Angriff erfolgt auf mein Zeichen. Bestätigung. Okay, leg los. Ich werde auf Ihr Zeichen den Plasmalinstrom initiieren. Es wird dann ungefähr noch eine 20. Phase dauern, bis die stationäre Reaktion erfolgt, das Temporalfeld aufgebaut wird und der Temporalsprung vorgenommen werden kann. Sämtliche Parameter sind eingegeben. Die Zielangabe erfolgt durch Sie beim Eintauchen in die Spiegelwand. Wie denn? Einfach an den Ort und die Zeit denken, an die Sie gelangen wollen. Dann wird alles so funktionieren, wie Sie das wünschen. Denken Sie nur auf jeden Fall daran, die Temporalregel Nummer 1 zu beachten. Die wäre? Nicht an die Zukunft denken. Denken Sie beim Eintauchen niemals, auf gar keinen Fall an die Zukunft. Es würde Sie gnadenlos in der Zeit nach vorne katapultieren. Dann würden Sie an einem unbestimmten Ort zu einer unbestimmbaren Zeit landen. Dies kann und wird verhängnisvoll sein, zumal... Vergiss es. Ich habe alles unter Kontrolle. Achtung, es spricht Center Control an alle Einheiten. Hiermit erlasse ich DAFCON 5. Bereitet euch auf ein Temporalbeben der Stärke 10 vor. Wir empfehlen Code DAFBREAK. Wiederhole DAFBREAK. Alle dafanischen Stationselemente vorbereiten auf autarke Funktionsübernahme. Viel Glück auf allen Ebenen. Melden uns mit weiteren Instruktionen. Control Ende. Habt ihr verdammten Versager das gehört? Ich gebe euch noch 10 Klicks und dann will ich, dass dieser Mann da mit mir redet. Und von dir will ich dann nur noch schnelle und genaue Antworten auf alle meine Fragen. Ist das soweit verstanden? Versucht es mit Heimat. Versucht es mit Heimat und das flott. Klappt nicht. Was? Er hat meine Sec-4-Kodierung und ist auf dem Weg zum T-Port. Ihr müsst ihn aufhalten. Er hat alle möglichen Ausrüstungsgegenstände dabei, um damit nach Terra in das Jahr 2112 zu reisen. Er redete von nichts anderem, will seine Welt retten und all den Schmus. Na, das bringt uns ja Lichtjahre weiter. Gut, alle Werte sind im optimalen Bereich. Von nun an arbeitet die T-Port-Automatik für uns. Meine Arbeit ist erledigt. Okay, Drohne. Das war's dann wohl. Ich danke für deine Hilfe. Hast du nicht noch etwas vergessen? Ach ja! Danke, dass du mich erinnert hast, Blechhaufen. Center Control, hier ist Taron Jagdverband D9. Vernehmt verdammt noch mal etwas! Stehen unter Beschuss! Trommelfeuer aus das anderen Security-Münden! Schickt uns Verstärkung! Heiliger Tag! Hier ist Center für Katronan. First Class Defender Katronan? Verdammter Dreck! Schickt denen eine ganze Flotte zur Unterstützung hinterher. Wir müssen da durch. Hey, Center, hier ist First Class Reanimator Ben. Ich hab da eine Idee. Lass hören, Bursche. Zunächst einmal würde ich gern mit dem Terraner reden. Was glaubst du eigentlich, was wir hier die ganze Zeit machen, ha? Wir haben ihn auf allen Intercom-Frequenzen angerufen, aber dein lieber Freund hat wohl Besseres zu tun, als uns zu antworten. Center, hier Petronius. Wir haben es geschafft. Der Code ist Termie. Eine verkackte Scheißbuchstabenverdrehung des Wortes Heimat. Ben hatte recht. Dieser beschissene Terraforce ist einfach zu dämlich. Naja, auf jeden Fall so dämlich, dass er bereits in die Temporallabors eingedrungen zu sein scheint. Kümmere dich um die Sektorenterminals und schicke eine Reset-Prozedur an die Teams im inneren Gürtel. Und mach das verdammt nochmal verdammt schnell! Ist bereits geschehen. Center Control, hier ist Katronan. Das Feuer hat gestoppt. Intercom-Frequenzen sind wieder ungestört. Ich weiß nicht, was ihr gemacht habt, aber es war im allerletzten Klick. Wir haben die Temporallabors in Sichtweite, jedoch sind alle Außendocks verlassen. Wenn, dann ist der Scheißer schon im inneren Bereich. Verluste? Wir haben im Zuge der Kampfhandlungen 10 Abfangjäger verloren. 10! Ich schwöre bei den 2 Solaren, dass wir den Terraner in die Hände kriegen werden. Wir sind gleich am Zielort. Jetzt rödelt keine Zeit mit überflüssigen Massakern. Die Existenz der Farns steht auf dem Spiel. Taron Jagdverband B9, Ende. Ich meine nur, er kann uns doch hören. Also wenn wir ihn nicht aufhalten können, müssen wir ihn an die Zukunft denken lassen, wenn er in die temporale Wand eintaucht. Er würde im Temporalstrom unkontrolliert nach vorne geschleudert und das Problem wäre zumindest für den Moment gelöst. Ich will diesen Scheiß aber doch nicht in der Zukunft rumfuhrwerken lassen, verdammt. Ach, und ein Beben ist dir lieber. Ihr Katronaren Center, ich kann ihn sehen. Wir sind gleich dran. Der T-Port ist aktiviert. Verdammt, die Temporalwand ist bereits aufgebaut und er fliegt darauf zu. Oh, oh, oh, das wird knapp. Wenn ich feuere, dann schleudert er mit Sicherheit direkt in die temporale Wand. Nach unserer Ortung ist er nur noch 30 Terrameter vom Sprung entfernt. George, kannst du mich hören? Hier ist Ben, George. Du stürzt dich und uns alle ins Unglück, George. Abstand 20 Terrameter. Ich versuche, den T-Port zu umrunden und den Transportleiter dann von der Seite zu erwischen. Aber das wird vielleicht zu knapp. 15 Terrameter. George, du siehst, es wird dir nicht gelingen. Verdammt knapp. George, melde dich. Noch kannst du zurück. Intercom-Disziplin, verdammt. 10. Bin gleich dran. George, was willst du denn noch? Achtung, Leiterspitze taucht ein. Oh nein, die Spitze ist schon auf dem Weg in die Terra-Uhrzeit. Denk an unsere Zukunft, George. Eure Zukunft? Du Arsch. Was interessiert mich eure Zukunft? Abschuss. Melde Abschuss, Center. Totale Destruktionsladung in die Backbordflanke. Yes, das für meine Brüder, Terra-Arschloch. Überlebende? Das hat niemand überlebt. Der ganze Scheißkot ist in Millionen Teile zerfetzt. Was macht ihr auch sowas? Hat nicht mit den Taron gerechnet. Wo ist das Zielsubjekt, Taron-Flieger? Was soll das heißen? Wir haben ihn ins Nirvana gepustet. Dafür spricht lediglich, dass wir hier keine Bebenwarnung bekommen, aber... Dann muss der Kerl durch die Temporalwand geknallt sein. Klar, der Sprung ist nach vorne gegangen. Was soll das? Er ist gesprungen, aber er hat an unsere Zukunft gedacht. Was willst du damit? Oh, blaue Sonne. Dann ist das Thema also immer noch nicht abgeschlossen. Ganz locker, Center. Die Wahrscheinlichkeit, dass er hier wieder auftaucht, ist unendlich niedrig. Ach, in etwa so niedrig wie die Wahrscheinlichkeit, die zu seiner Ankunft hier geführt hat? Okay, Taron Jagdverband B9. First Blaster, Farn Defender, Katronan. Gib der Anlage, was sie verdient. Haben wir Erlaubnis für totale Destruktion der temporalen Laboratorien? Knall dieses unsägliche Ding in den Nachthimmel. Melde Abschuss, totale Destruktionseinheit 4 auf 3, 2, 1. Center Control, hier ist Hort. First-Class-Assistent des technischen Untersuchungsteams auf Armon 4. Center hier. Hort, mach es bitte kurz. Die letzten Stunden waren überaus arbeitsintensiv. Center, es ist uns sehr peinlich, aber wir müssen unsere Untersuchungsergebnisse hinsichtlich der geborgenen Hope-Kapsel von eurem Neandertaler wohl etwas retuschieren. Eigentlich würde ich mich von diesem Thema gerne ein wenig erholen, weißt du? Nun denn... Was gibt es denn so Wichtiges? Unsere Angaben hinsichtlich der Tötungsprozedur, die der Bordcomputer eingeleitet hatte, als er auf unsere Station traf, waren wohl falsch. Das bedeutet was? Wir sind davon ausgegangen, dass es an der ursprünglichen Programmierung des Computers auf Terra lag. Wovon redest du? Es muss beim Start der Kapsel damals auf der Erde passiert sein. Ja, was denn zum Blauen? Ein Fremdkörper hat versehentlich das Tötungsverfahren eingeleitet. Wir haben ihn übersehen. Erst vor einer Viertelphase haben wir ihn genau in den für die Lebenserhaltung zuständigen Prozessoren gefunden. Eindeutig dafanisch. Das Material, das wir gefunden haben, Plasmalin, Doaklan, Rhodon, in dieser Zusammensetzung gibt es diese nur in dafanischen Frachtgleitern. Präzise, es sieht nach einer mehrere tausend Jahre alten, kompletten Spitze eines dafanischen Transportgleiters Modell 7 aus. Ein stählerner Gigant. Zusammengedockt und verschweißt aus Millionen und Abermillionen von Schiffen im mystischen Orbit der blauen Sonnen. Es ist die letzte Zuflucht der Verlorenen und sie nennen es Dafan. Dafan von Frank-Peter Hermsen. Mit Senta Kati Karrenbauer, George Philipp Scheppmann, Ben Helmut Kraus, Tristan Heinrich Gieskes, Erzähler Rolf Schuld und anderen. Technische Realisation Gertrud Melcher, Mechtelt Austermann und Werner Jäger. Regieassistenz Dirk Leiers. Regie Thomas Wolferts. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2001. Dramaturgie und Redaktion Leslie Rosin.